Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ancasts Nummer 38 schon, jawohl, und heute ist super schönes Wetter und ich begrüße euch herzlich und ich begrüße auch den Mo, hallo. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zuschaut, zuhört und ja, wir haben wieder ein paar tolle Neuigkeiten und interessante Informationen. Ja. Und freuen uns schon, die jetzt so nach und nach rüberzubringen. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so viel sein wie in den letzten Sendungen. Heute wollen wir es ein bisschen kompakter haben. Richtig. Mal schauen, draußen, wie es euch gefällt. Draußen wartet die Sonne, ja. Draußen wartet der Sonnenschein, da muss ich sofort raus. Jetzt müssen wir es weilen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen sofort an, ja. Springen sofort in die Themen rein. Das Erste, was mir so die Woche ins Gesicht gesprungen ist und das ich damit schnell wieder abgeschüttelt habe, war das In-App-Billing zum Anschauen. Ja, da gibt es jetzt ein schönes, da gibt's ein schönes Video, das veröffentlicht wurde offiziell, dass man mal sieht, wie das so abläuft mit dem In-App-Billing. Ich finde, es ist ziemlich wichtig, dass man sich das mal antut. Denn somit kann man schon mal vorbauen, dass man nicht aus Versehen irgendwas in einer App kauft. Ja, das ist das, was ich ja auch befürchtet habe, dass man jetzt einfach irgendwo auf der App auf irgendwas klickt, ja, und schon zack, hat man irgendwas gekauft und ja, mit der neuen Rückgabeklausel von 15 Minuten ist das dann eben schnell passiert, dass man das dann nicht mehr zurückgeben kann. Wupp, hat man was am Wickel. Ne? Und es gibt ja auch ganz fiese Apps, ja, wo zum Beispiel die Hochtaste in dem Programm ganz plötzlich überblenden mit einem Symbol, welches dann einen umleitet. Ja, sicher, klar. So was Witziges habe ich schon gesehen. Ja, die lassen sich da schon einiges einfallen. Ja. Die lassen sich schon einiges einfallen damit mit dieser diesen Dingern und klar, es, die großen, sag ich mal, seriösen Dinger, die haben da klare Kennzeichnungen, aber tja, wie lange wird es dauern, bis die erste App gibt, wo man dann klickt auf Start und dann hat man noch was zusätzlich gekauft. Ja. Das, wie lange wird es dauern? Also ich weiß nicht, bestimmt nicht so lange. ja, dann was anderes, was noch interessant war, sehr interessant war. Ha! Google stellt den Java-Erfinder James Gosling ein und da, das ist ja so ein richtiger Tiefschlag, ja, gegen Oracle. Zwar hat das rechtlich gesehen überhaupt keine Auswirkungen, also ob jetzt der Java-Erfinder bei Google arbeitet oder nicht, spielt keine Rolle. Aber so moralisch gesehen, ja, okay, mag sein, dass Oracle die Rechte an Java hat, aber Google hat den Erfinder, den Urheber von Java, ja. Und das ist ja moralisch gesehen schon mal ziemlich, ziemlich heftig, so. Ja. Und das bedeutet ja auch, ja, wenn man den Erfinder von Java hat, dass der jetzt was erfindet für Google. Ja, davor haben aber viele Angst, dass er genau das tut, dass Google dann nämlich den Bach runtergeht, weil er etwas total Ineffektives, und, total, ja, ja, nicht Ausgegorenes macht, was ja viele dann eben auch Java, hinterher sagen. Ja. Ja, man darf aber nicht vergessen, dieser Mann hat inzwischen einiges an Erfahrung gesammelt und gewisse Fehler, die macht man einfach nicht zweimal. Ja. Vielleicht hat ja Oracle den als trojanisches Pferd zu Google geschickt, der bringt jetzt Google zu Fall mit seinen Algorithmen. Nein, aber ich finde, egal was man jetzt zu Java sagt, ich denke, da kann schon Großes leisten, so eine Sprache wie Java zu entwickeln, schon interessant und selbst alleine schon die Idee, die hinten dran stand, war ja fantastisch und ja, also schaden kann es nicht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, also wenn man jetzt mal überlegt, das System heißt ja bei Google, also diese umgewandelte, sag ich mal, Java-Form heißt ja Dalvik. Ja. Und vielleicht heißt sie ja jetzt Goslalvik. Mensch, ich wollte gerade was trinken, ja. Wieso hast du jetzt über die Kamera gespuckt? Ich hätte fast, dass ich, na, gerade kurz vorher, ja, zum Glück schon hätte ich jetzt das Tab voll gespuckt. Ja. Nein, also es muss auf jeden Fall irgendwelche taktischen Gründe haben. Sonst, ich glaube nicht, dass Google den Schritt gemacht hat, nur um ihn, sag ich mal, als ja Ärgerniswaffe gegen Oracle zu sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich denke, die wollen da einiges machen. Mhm. nahm da einiges vor Bin und mir sicher. wer kennt sich besser aus mit Java als der ursprüngliche Erfinder? Und wer wird Möglichkeiten finden, so abzuwandeln beziehungsweise eigenes System zu machen, dass die Probleme, die mit Oracle bestehen, im Moment einfach nichtig werden. Wer weiß, genau. Weil das, denke ich, wird nämlich der Grund sein. Die Also er wollen selbst, weg. ja? Bitte? Also er selbst weiß noch nicht, warum er eingestellt wurde, sagt er selbst. Er schaut sich um und wird in einiges reingucken bei Google mal, aber er weiß noch nicht, was er machen sollte. Er weiß es noch Er gar weiß nicht. es noch nicht, nein. Ist doch Okay, aber ich schön, meine, er muss doch Verhandlungen geführt haben. Ich meine, du wirst ja ja. nicht einfach eingestellt, sondern haben sie, Ja, was weiß ich, ihm jetzt schon das 20-fache Gehalt geboten oder was? nee, das spielt ja keine Rolle mehr. Bei solchen, sag ich mal, Größen, bei solchen bekannten Leuten, das spielt gar keine Rolle mehr. Die finden auf jeden Fall was für ihn. Aber ich meine, muss er einen Grund haben, warum er überhaupt hingeht. Weil er vielleicht bei Google arbeiten will oder so. Vielleicht haben die ein gutes Gehalt geboten und egal, ist ja nett, ist ja wurscht, aber ich sag dir eins, so Leute wie James Gosling, die werden nicht eingestellt, damit sie etwas Bestimmtes machen, sondern die werden eingestellt, weil sie James Gosling sind oder weil sie halt die entsprechende Person sind, aber nicht, weil sie was Bestimmtes machen, sondern die können eigentlich alles machen in so einer Firma. Also, sei es gespannt, Ja. lass es gespannt Ja. werden. Ja, was wir da machen. Genau. Irgendwas wird passieren und wir werden dann wieder am Ball Richtig, sein. richtig. Gespannt war ich auch genau so eine Stunde lang auf den Amazon Cloud Service für Android. Was haben wir schon ein paar Mal gesagt? Oder speziell ich auch. Ich will ja unbedingt einen Cloud Service haben für meine Musik. Ja? Und da haben wir ja schon sogar einige Programme vorgestellt und wo halt die Schwierigkeiten sind und das alles noch nicht so ganz ausgereift ist. Und Google plant ja auch was mit Google Music, kommen wir später nochmal dazu. Und ja, was ist jetzt? Auf einmal kommt Amazon und batsch, macht so einen Cloud Music Service, ja, 5 GB frei, wenn man ein Album kauft bei Amazon MP3, kriegt man sogar 20 GB, einfach so. Jedes weitere Gigabyte kostet dann allerdings 1 Dollar. Also, Anfang sehr, sehr gut. Einmalig 1 Dollar? N nein, nein, halt dann regelmäßig 1 Dollar. Okay. Und Ja, da. wobei 20 Gigabyte ja schon was sind, ne? Also das ist ja schon. Ja, gut, aber 20 Gigabyte, das ist gerade mal das, was ich so an. Ja, das ist noch nicht mal gerade das, was ich an Trance Music habe. Ne? Man muss sich ja vorstellen, es kommt ja auf die Kodierung an, ja. Wenn du FLAC kodierst, sind 20 Gigabyte nix, gar nix. Ja, das sind dann vielleicht so 50 CDs und das war's. Ja. Und klar, wenn man alles in MP3 96 Kilobit Sekunde kodiert, klar, dann hat man genug Platz, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ich will ja Qualität haben. Ja. Diese 1 Dollar, sind das pro Jahr, pro Monat oder was soll das sein? Ja, soweit ich das verstanden habe, ist es pro Monat 1 Dollar. Oh, okay. Und ist damit natürlich vollkommen sinnlos vom Preis her, also was über 20 GB ist. Aber gut, das ist jetzt nicht die Sache. Der Ansatz ist schon mal gut. Die Musikfirmen wollen natürlich gleich wieder querschießen und wollen das Amazon am besten verbieten, dass sie das machen. Und natürlich gibt es da keine Grundlage dazu. Schließlich ist das ja ein Service, wo die Benutzer ihre eigene Musik hochstellen. Jetzt wollen die da Lizenzgebühren haben für Musik, die von den Benutzern hochgeladen wird, obwohl sonst niemand Zugriff hat. Das ist also totaler Schwachsinn. Ja. Das ist unglaublich, ist das. Bald wollen die Musikfirmen, weil ich fast wieder so ein M-Wort benutzt dafür, ja. Also diese Halsabschneider wollen dann am liebsten hier noch für den eigenen Webspace, wenn man dann was hochlädt, noch Lizenzen haben, weil man könnte ja auch Musik hochladen, auch wenn man es nicht öffentlich macht, sondern nur für den Eigengebrauch zu machen. Also es ist lachhaft, ist das lachhaft, muss ich sagen. Ne? Die sind total außer Rand und Band. Ich hoffe, dass der Amazon auch dagegen schießt. Marktmacht genug haben sie ja. Die können durchaus sagen hier, okay, ihr könnt uns mal einen Buckel runterrutschen, wenn ihr was wollt, müsst ihr uns verklagen. Und dann diese Gerichtsverhandlungen werden dann über Jahre hinweg geführt werden und fertig. Amazon hätte da durchaus die Möglichkeit, genauso wie Google die Möglichkeit hat, das zu tun. Auf der anderen Seite könnten natürlich auch die Musikfirmen dann Druck machen können und sagen, okay, dann entziehen wir euch die Lizenzen, Amazon, ja, dann könnt ihr keine MP3-Musik mehr verkaufen, fertig. Könnt ihr keine Musik mehr von uns verkaufen. Also es wird auf jeden Fall noch eine ganz schöne Schlacht geben, eine Schlammschlacht und die Benutzer, ja gut, weiß nicht, wen da die Benutzer vertritt oder ob da die Benutzer überhaupt vertreten werden. Die Musikindustrie vertritt ja schon lange nicht mehr die Musikliebhaber, sondern nur noch ihr Geldbeutel. Und ja, ob da Amazon halt das macht oder nicht, das wird sich dann zeigen. Ist ja auch eine Firma schließlich und die wollen ja auch Deals abschließen. Ja. Also da, ich bin halt jetzt nicht ganz so begeistert von dem Cloud-Dienst, aus dem einfachen Grund, er funktioniert nicht in Deutschland. Ja, man kann ihn nicht nutzen, weil es ist nur für die USA, auch das wahrscheinlich dann eben wieder ein Lizenzproblem. Bei Amazon weiß man das allerdings nie, weil mein Kindle-Dienst und Amazon Deutschland, gut, was soll man dazu sagen, ja, tot, töter als tot, ja, nix da, keine Inhalte, keine Lust irgendwie, werden keine Verhandlungen geführt. Amazon in Europa, Deutschland scheint da also doch ein komplett eigenes Management zu haben und die scheinen komplett den Zug neue Medien zu verpassen, muss ich ganz klar sagen, bei uns. Ja, ja gut, das ist ja nichts Neues, dass wir was verpassen. Das ist ja gang und gäbe schon eigentlich. Ja, aber gerade bei so einer... Nachhinken wie die letzte Fasnacht und dann rumweinen, warum dass wir so spät dran sind. Ja, aber gerade bei Amazon wundert es mich halt. Bei Amazon wundert es mich halt, weil die US-Gesellschaft, also die US-Ableger davon, ja, die sind geradezu Vorreiter. Ich meine, die haben Musik, die haben einen Videoservice, ja, ähnlich wie Netflix, wo man sich Videos angucken kann, ja, über den Computer, man kann die downloaden, ja, und die haben sogar eine Video-Flatrate, ja, wo man einfach dann, ja, sich die TV-Sendungen etc., Folgen und so weiter angucken kann, ja, einfach so. Und das ist sogar irgendwie mit integriert, ich weiß nicht mehr genau, wo, ich glaube, ja, genau, alle, die einen Premium-Account haben, ja, können kostenlos dann diese Flatrate nutzen. Und bei uns, da gibt's noch nicht mal Videos zum Ausleihen, noch nicht mal gegen harte Währung, ja. Hallo? Also, ich muss schon sagen, ich würde ja gerne als mal kaufen, ne, aber ja, die Verführung ist ja groß, wenn man daheim sitzt, dann muss man nicht in die Videothek, sitzt am Computer, dann macht man gerade so Klick und schon könnte man sich einen Film angucken, ja, aber nicht bei uns, ne. Bei uns geht es so einfach mit dem Klick, geht's eigentlich nur, wenn man es illegal macht und das will ja keiner, also die Firmen sollten sich echt mal überlegen, ja, was sie sich da antun, und ob es dann eben nicht sogar noch besser wäre, ja, wenn sie den ganzen Schotter kostenlos auf ihren Seiten für uns zum Anschauen, zum kostenlosen Anschauen bringen würden, mit Werbeeinblendung, dann könnten die wenigstens noch Werbeeinnahmen erzielen. So können sie überhaupt nichts mehr erzielen, weil, sind wir mal ehrlich, jemand, der fortschrittlich eingerichtet ist mit moderner Technologie, ja, der geht nicht in die Videothek und leiht sich eine DVD aus. Wenn der den Film nicht sehen kann, dann macht's irgendwo Klick bei Torrent und schon hat er den Film, basta. Ja, so sieht es aus. Naja, dass die Industrie nicht besonders schlau ist, das wissen wir ja, ja, hier in Deutschland und in der EU. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das Amazon jetzt hier nicht startet damit, irgendwelche Gesetze, die wir jetzt nicht kennen, ja, in der EU. Dass da irgendwelche Stolpersteine sind, die erst noch überwunden werden müssen, ja, die sein. Vielleicht in den USA nicht sind. Ja. Möglich. Das kann sein, ja. Ja, also, dass deswegen halt hier den Staat noch nicht geleistet haben. Aber lesen konnte man jetzt darüber noch nichts. Nee. Aber eins kann ich sagen, also diese Hin- und Hermacherei mit den Cloud-Services hat mich auch schon veranlasst, wieder drüber nachzudenken, schlicht und einfach über einen dynamischen DNS-Dienst eine Freigabe über meine eigene Maschine hier zu machen. Ja, das will ich halt vermeiden, aus Stromkosten und so weiter. Ja, so weiter. Gut, ich meine, die Fritzbox läuft sowieso und die Festplatte ist dort eh angeschlossen. Ja, aber sind wir ehrlich, das kann man ja vergessen, also die Fritzbox kann man ja vergessen. Die kann ja immer Ox streamen, was soll denn das? Und ja, aber ich denke halt drüber nach, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, ja, sowas zu realisieren. Aber gut, lassen wir es mal jetzt mal außen vor sein. Genau. Ich fände es auch schöner, wenn man einen unabhängigen Dienst hätte, wo man den ganzen Kram hochlädt und hat es dann zur Verfügung. Also ich warte mal noch auf, was Google Music da bringt. Ja, interne Tests macht Google jetzt gerade mit seinen Mitarbeitern. Und ja, da kommt es drauf an, was die jetzt bringen. Ich hoffe, die versemmeln es nicht und bringen gleich richtige Funktionen, dass man auch seine eigene Musik hochladen kann. Vor allem auch zu den Preisen, bei denen man sich jetzt auch schon Gigabyte holen kann. Das heißt, da gibt es ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, 20 Gigabyte für $5 im Jahr. So, wenn das auch hier umgesetzt wird. Ich denke, die werden das noch ganz anders machen. Dann ist es noch. Wir kennen ja inzwischen Google ja ganz gut. Mhm. Und wenn man jetzt mal anguckt, ist rein die Logik, die Google anwendet bei den Google Apps, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich so ist, du mietest eine gewisse Kapazität an oder halt eben nicht, kriegst eine Startkapazität von 5 Gig, dann lädst du deinen Kram da irgendwie hoch, was du hast. Und wenn du bei denen was kaufst, dann wird diese Datenmenge kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich denke, dass die das so lösen werden. Ich weiß nicht, ich weiß zusätzlich, nicht. Also dass wenn ach man, so, ja. Mhm. Das ist ja auch bei Google Apps so, mhm. Applikationen oder Dokumente, die mhm. ich selber mit Google Apps generiere, ja. kostet ich keinen Speicherplatz. Genau. Und ich vermute, dass die Idee in diese Richtung geht. Ja. Ich hoffe nur, dass Google Music nicht einfach nur so ein Music Store wird. Ja. Weil das wäre schade. Ja, davon haben wir genug, da brauchen wir nicht noch eine. Aber gut, ich meine, wenn Amazon jetzt schon gemerkt hat, dass das nicht geht, weil die Leute wollen ja nicht alles wieder neu kaufen, dann wird Google, die ja noch viel, viel benutzerorientierter sind, das sogar noch eher und mit einem größeren Stil so machen, als das Amazon tut. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das Apropos kaufen, ja. Wenn wir Glück haben, wird Kaufen in der Realität bald sehr viel einfacher sein, nämlich mit einem NFC-Chip im Gerät. Und, ja, du bist ja jetzt schon ausgestattet, ne? Ja, ich bin schon ausgestattet. Das Nexus S hat ja schon hier einen NFC-Chip. Jetzt musst du bloß noch Mastercard oder Citigroup-Kunde werden, ne? Ja, genau, ja. Mastercard und Citigroup, die wollen halt jetzt wohl hier mit Google Partnerschaft eingehen, um das NFC-System zu forcieren. Ich hoffe, dass das auch den europäischen Markt mit einschließt. Ja. Weil es hat lang genug gedauert. Es ist auch erst ein Beginn. Also ich gehe mal davon aus, dass ich will nicht abwarten, ich will sofort nutzen. Ja, es ist schön, aber so einfach ist es aber nicht, weil selbst wenn der Dienst jetzt in der Form angeboten wird, müssen es ja die Verkaufsstellen ja auch nutzen. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Alle, die zum Beispiel einen Vertrag mit Mastercard haben, bekommen von Mastercard ein kleines Lesegerät zur Verfügung gestellt und fertig. Und werden verpflichtet, laut den Statuten, ja, eben das auch anzubieten. Ansonsten kriegen sie den Mastercard-Status abgenommen und können auch keine Mastercard mehr benutzen. Boom. Und dann wird gleich mal schon eine große Akzeptanzstelle gemacht. Warum ich so jetzt so rigoros vorgehe, ist, sind jetzt manche wahrscheinlich schockiert, ja, das ist ja unglaublich, dann werden die Händler ja dazu gezwungen. Ja, tut mir leid, aber nur so funktioniert es. Die Händler, gerade bei uns, sind in was so Zahlungsdinge angeht und so weiter, muss ich schon sagen, das Letzte. Ja, es ist schäbig, wie sich da jahrelang um Kreditkarte und um EC-Karte gedrückt wurde, ja, mit fadenscheinigen Hintergedanken. Ja, es wird ja heute noch von der EC-Karte, von der Kreditkarte. Ja, von der Kreditkarte sowieso, genau. Aber die EC-Karte, also es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht warum, aber das geht mir als Konsument auf den Keks. Ja, ich will moderne Zahlungstechnologie haben und zwar sofort. Und mich interessiert nicht, ob ein Händler damit irgendein Problem hat oder ob das wegen irgendwelchen internen Querelen nicht gemacht wird. Das interessiert mich alles nicht. Weil es wird langsam Zeit, es gibt, wie ich habe schon erwähnt, es gibt andere Länder, die haben das schon seit über 10 Jahren und da funktioniert es einwandfrei und alles wunderbar und bei uns wird rumgeheult und rumgejammert und Sicherheit und bla bla bla. Also es tut mir leid. Irgendwann müssen hier auch dann die Firmen das durchdrücken und zwar mit aller Macht, ja, ganz klar. Nicht gegenüber dem Konsumenten, ja, das würde ich auch mal klar noch stellen, aber gegenüber den Händlern, die denken, sie können das komplett ignorieren und eben hier uns in der Steinzeit verkommen lassen. Ja. Also ich sage mal, als Kreditkartenbesitzer hatte ich schon mehrmals die Problematik, dass du halt eben gar nicht nutzen kannst. Ja. Ich finde es schade, weil ich krieg Points und mit diesen Points diese Points sind bares Geld für mich. Ja, ja. Und wenn ich jetzt irgendwo was kaufe, durchaus mal einer Summe 350 Euro, da macht sich das deutlich bemerkbar. Mhm. Und wenn man dann hört, nein, wir nehmen keine Kreditkarten, dann müsste man normalerweise die Hand aufmachen, müsste sagen, okay, Sie nehmen mir hier bares Geld weg, dann möchte ich bitte nachlassen. Möchte ich Rabatt haben, genau. Ja, möchte ich Rabatt haben. Das habe ich auch so probiert und es hat aber nicht funktioniert. Ja, schade, ne? Ja, also ich muss auch sagen, es ist schon ziemlich deprimierend. Man kann ja bei Kreditkarten immer noch ein bisschen dagegen argumentieren. Beim NFC-Chip gibt es sicherlich auch genug Argumente, die man dagegen anführen könnte. Aber man sollte doch den Kunden bitteschön dann die Wahl lassen, so etwas zu nutzen. Ja, man kann ja mit Bargeld bezahlen, man soll ja auch mit Bargeld bezahlen, wenn einem das lieber ist, wenn man keine Spuren hinterlassen will und so weiter und so weiter. Ja, als ob das heute überhaupt noch ginge. Ja, Ich aber meine, ich habe jetzt gerade vor kurzem nur auch für die jemanden gesehen, Paranoiker. Ja. mit der Argumentation, ja, EC-Kartenspuren hinterlassen und zahlt bar und was macht er? Legt die Payback-Karte hin. Ja, genau. Ja, genau. Sehr Ja. günstig. Aber es ist halt jetzt wirklich so, dass man, ich denke, man sollte den Kunden das entscheiden lassen und ich würde es gern benutzen, ja. Und auch was die Sicherheit anbetrifft, wie gesagt, wenn ich einen Geldbeutel voll mit Kohle habe, weil ich vielleicht was plan einzukaufen, ja, wenn ich den verliere, ist das Geld weg. Ja, und wenn ich das Handy verliere, dann ist im schlimmsten Fall eben das Geld auch weg. Im besten Fall gehe ich, wenn ich es gleich merke, zur nächsten Telefonzelle und ruf an, meine Kreditkartengesellschaft beispielsweise, die dann eben das managt und dann wird der NFC-Chip gesperrt und dann geht gar nichts mehr. Ja. Und ja, und auch das mit dem PIN. Also wenn einer mein Gerät hat, heißt dann oft, dann kann man ja damit bezahlen, wenn man keinen PIN eingeben muss. Wenn man keinen PIN eingeben muss, was ich allerdings auch sehr hoffe, dass man das nicht machen muss. Ich will ein schnelles, berührungsfreies Bezahlen. Zack. Ja. Aber selbst wenn nicht, tja, also wie gesagt, wenn ich einen Geldbeutel verliere, dann braucht auch keiner einen PIN, um mein Geld auszugeben. Ja. Tut mir leid. Das sind alles solche Sachen, wo die Leute eben dann nicht dran denken. Die hören dann nur, oh, neu und oh, NFC und oh, unsicher und boah. Ja, und laufen dann der Stadt mit 1000 Euro im Geldbeutel rum. Ja, und am nächsten Platz irgendwo macht es dann wupp wupp. Ja, der Geldbeutel ist weg. Und wenn man dann ins Geschäft ist, will man so schön an die Hose fassen und zack, oh, der Geldbeutel ist weg, wupp. Und irgend so ein Taschendieb hat sich dann ein Zeug gelassen. Ja, wobei der Vergleich schon ein bisschen hinkt. Also Nein, finde ich ich kann nicht. ja eine, sage ich mal, begrenzte Menge, die ich im Geldbeutel habe, mit einem Zugriff auf ein Konto nicht vergleichen. Also das ist Doch, kann schon man ein schon machen. kleiner Auch Unterschied, ja. ein Konto kann man natürlich begrenzen vom Zugriff her. Ja, ist ja auch meistens begrenzt, wenn du denkst, dass du mit deiner EC-Karte mehr als 1500 Euro abholen kannst. Ja, dann darf ich dich Das beim weiß nächsten ich, aber das kann man Autokauf, jeden Tag. dann darf ich dich beim Autokauf darauf hinweisen, dass es nicht funktioniert. Ja. Und Rio, Rio, aber das geht jeden Tag neu. ja, und weiter. Innerhalb von 5 Minuten ist das Konto gesperrt oder die EC-Karte gesperrt und das Ende der NFC-Chip auch. Und dann kann unter Umständen geht da überhaupt gar nichts mehr rüber, wenn du schnell genug bist, wenn Sofern du es man gleich das ja auch merkst. Ja. wirklich vermisst. Also das ist ein gut, das Handy würde ich jetzt wahrscheinlich eher vermissen als die Karte, weil man das ja ständig in Gebrauch hat. Aber die Karte hat man ja nicht unbedingt ständig in Gebrauch, Ja, oder? ich habe meine Karte im Geldbeutel und Geldbeutel, den habe ich eigentlich mindestens 2, 3 Mal am Tag in der Hand. Und da kommen wir nämlich halt wieder zu dem Punkt PIN, weil grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut, aber so komplett ohne PIN, das wollte ich jetzt doch nicht. Ja, aber du weißt ja, dass wir. Gut, jetzt kommen wir wieder in eine Diskussion rein. Also, das sind Ja, halt natürlich, die. Nein, das nein, zieht nein, es sich ist der aber eine Sache. Diskussion ohne Boden, weil das ist. Sorry, dass ich das jetzt so knallhart sage, aber weil ich das halt Unsinn finde. Ich habe mich mit der Thematik schon ziemlich stark beschäftigt und es geht auch mit Unterschrift mit der EC-Karte. Und die Unterschrift wird nicht richtig kontrolliert, das kann ich dir sagen. Ich nehme deine EC-Karte, gehe in den Elektronikmarkt, ich räume das Konto komplett leer mit der Unterschrift und keiner merkt es. Das kann ich dir versprechen. Da kenne ich sogar explizit Fälle, wo das passiert ist. Ja. Die Leute gucken nicht, da kannst du mit der, oder mach mal den Scherz, geh mal mit einer EC-Karte von einer Bekannten hin und probier was zu kaufen. In der Hälfte der Fälle kriegst du das. Obwohl das ein Frauennamen ist, der da drauf steht. So ist die Realität. Und deswegen ist es einfach, es ist da kein größerer Sicherheits, wie sagt man, es ist da keine größere sicherheitsrelevante Sache vorhanden. Es ist nicht ein NFC-Chip, auch ohne PIN, ist nicht unsicherer als eine EC-Karte oder Bargeld. Boom. Naja, egal. Auf jeden Fall kannst du ja dann die Bank verklagen, ja, wenn du denkst, du bist ungerecht behandelt worden, ja, oder das ist was Illegales abgebucht worden, ja, kannst die Bank verklagen. Andere Firmen machen das auch und zwar massenhaft. Ja, jetzt, wir wissen Ja, es aber ja nicht schon. Banken verklagen. Du redest jetzt von was anderem. Ja, genau. Aber es ist fast so gut, ja. Es ist fast so unsinnig, wie eine Bank zu verklagen, ist das, was jetzt wieder eine Firma gemacht hat. Android wird ja jetzt von überall her verklagt. Auch jetzt wird wieder neu geklagt gegen Android. aber nicht nur gegen Android, sondern über sage und schreibe 28 Firmen plus HTC, Apple, RIM und Google. Ja, also. Wer ist der Kläger? Moment, der Kläger ist. Moment. Wird die Firma überhaupt hier genannt? Ja, doch. HW Technology, ja, soll 2009 ein Patent erwirkt haben, ja, um gegen Firmen jetzt wie Google, RIM, Apple, HTC, LG, Nokia und so weiter, also 26 weitere Firmen dann noch loszugehen, ja. Und das machen jetzt. Was soll jetzt, das für ein Patent sein? Wir haben das jetzt tatsächlich gemacht, und zwar ist das, hat das was mit dem Internetprotokoll, mit dem IP-Protokoll zu tun, ja. In Verbindung mit Telefonen, ja, sogenannten Plain Old Telephone Service, ja, und in dieser Verbindung soll diese Firma wohl eine ein Patent haben, ja, die es eben solchen Public Switch Telephone Networks ermöglicht, da eben überhaupt mobiles Internet zu machen. Also im Prinzip geht es darum, alle Geräte, die mobiles Internet haben, ja, sollen dann eben verklagt werden, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, und ich kann es nicht ausschließen, ehrlich gesagt, ja, dass das ein Aprilscherz ist von Talk Android, ja, weil das ist schon so verrückt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon genug verrückte Klagen und so weiter erlebt, ja, so dass das nicht ganz klar ist. Ja. Ja, es ist aber am 2. April auch, und Aprilscherze macht man bekanntlicherweise immer am 1. Genau, April. Genau, der Artikel ist vom 2. April, ganz genau, ja. Das macht mich auch schon skeptisch, ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ich meine, jeder, der irgendwo sich irgendein kleines Teil, was weiß ich, und wenn es auch nur dazu da ist, dass die Platine festgeschraubt bleibt, ja, genau. Fängt ja an zu klagen im Moment. So ist es, ganz genau. Diese Rumklage-Polka, ich weiß nicht, was das soll. Ja, das ist also Rudelbumsen mit Anpacken oder was? Na. Also, ja, also Entschuldigung, aber irgendwo ist das doch alles inzwischen schon jenseits der Realität. Ja, auf jeden Fall. Also das hat doch überhaupt nichts mehr mit Rechte zu tun. Es geht doch wirklich nur darum, wie schädige ich am schlimmsten den anderen. Ja, es sind Patentrolle, ganz klar, es sind sogenannte Patentrolle. Nur schlimm ist halt, dass die manchmal durchkommen damit, und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Ja. Bei dieser Sache. Ja, wahrscheinlich müssen halt alle diese Firmen dann ihre Produktion einstellen. Nee, die wollen ja nur Kohle haben, ja. Die wollen einfach nur von jeder Firma ein paar Millionchen, und schon geht es weiter mit der Produktion. Ja, ist ganz klar. Darum geht's ja, Patentrollen, ne? Kohle. Also, Kohle. Ich sag immer, ja, also eigentlich gibt's nur noch einen Beruf für die Zukunft, ja, das ist Anwalt. Das ist der einzige sichere Beruf in der Zukunft. Ja, stimmt. Also Dienstleistungen ist ja sowieso inzwischen die Nummer 1 in Deutschland. Alles andere an Berufen ist ja nach unten geschraubt worden in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und ja, da hast du schon recht. Also Anwalt wird immer wichtiger, weil heute ist es ja so, dass du ohne Klage nicht mehr ins Auto einsteigen kannst. Ja, sozusagen. Naja, okay. So einen Schritt vor die Tür, und dann kommt einer, ich hätte Lizenzgebühren, weil sie haben mein Trottoir berührt. Naja. Aber okay. Das, du hast was Schönes reingeschrieben. Und zwar Grund für die Rückhaltung des Source Codes von Honeycomb. Ja. Da, jetzt ein rotes Tuch, ja. Jetzt, ja, wieso ein rotes Tuch? Ich finde die Entscheidung, wenn man jetzt hört, warum, eigentlich richtig. Weil wir haben ja erstmal zur Grunderklärung, was meinen wir mit Fragmentierung, oder was meint eigentlich die Öffentlichkeit mit dem Wort Fragmentierung? Ich kann den Begriff nicht mehr aushalten, ich drehe durch. Ja, es gibt ja, das wissen wir ja alle beide, wir wollen das ja auch nicht, 1000 Varianten der Oberflächen unter Android. So, und irgendwann hat man auch einen Punkt erreicht, wo es auch zu Inkompatibilitäten kommt. Also nicht nur von Apps her, sondern auch von Grundfunktionalitäten, die das System eigentlich hergeben sollte. Und diese immer weiter ausdehnende Fragmentierung hat Google dazu veranlasst, zu sagen, okay, jetzt mit Honeycomb starten wir ja mehr oder weniger eine neue Oberfläche. Wir wollen das nicht mehr so extrem. Wir halten erstmal den Source Code zurück und regeln das erstmal in unserem Lizenzmodell. Ja, was heißt regeln? Also es gibt eine Klausel, eine Nicht-Fragmentierungsklausel jetzt, inwiefern die man jetzt darstellen soll. Ich habe sie nicht gelesen. Also ich weiß die Klausel nicht direkt. Aber es ist so zu verstehen, dass halt die Änderungen des Systems im Rahmen bleiben sollen. Also das ist schon ziemlich ziemlich frei interpretiert, ja. Muss ich mal sagen. Weil ja der Andy Rubin ja gesagt hat, klipp und klar, Honeycomb ist nicht ganz fertig. Ja, das ist nicht gut genug programmiert, damit wir einen Source Code rausgeben können. Und zusätzlich wollen die natürlich nicht, das kommt natürlich jetzt auch da zu Buche, wollen wir nicht, dass Honeycomb auf von irgendwelchen No-Name-Herstellern auf Telefone portiert werden. Ja, und dann eben eine katastrophale Benutzeroberfläche da zaubern auf dieses auf die Telefone, weil eben Honeycomb grundsätzlich nicht für Telefone gedacht ist. Und deswegen gehen auch Experten davon aus, dass erst die dieses Ice Cream Sandwich, was dann wohl kommen wird, ja, dann erst wieder Open Source released wird. Andere sagen, okay, Honeycomb wird schon noch released, wenn der Code optimiert ist. Aber generell kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass Google hier sagt, wir wollen Honeycomb nicht auf Telefon haben. Deswegen gehen wir nicht den Source Code raus, damit das nicht einfach zusammengestückelt werden kann. Und es ist natürlich schon eine Überlegung, wie das jetzt in Zukunft dann sein soll. Ich sag's gleich, es werden viele Leute von Android weggehen, wenn Google das jetzt wirklich macht. Also wenn Google nicht bald den Source Code von Honeycomb rausgeht, wird eine große Anzahl von Leuten Android verlassen. Ja. Aus dem Grund, weil die eben ein offenes System wollen, ein richtig offenes System. Und eben nicht ein System, wo kein Source Code verfügbar ist. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, dass, wie du schon richtig gesagt hast, es kann ja nicht angehen, dass Firmen hier Android schädigen, ja, weil sie den Code nehmen, ja, auf ihre eigenen Geräte draufpflanzen in einer Manier, die einfach unter aller Sau ist, ja, und wo dann Leute kommen, ins Geschäft gehen, nehmen so ein Gerät in die Hand und steht dann nebendran Android, ja, Android so und so, ja, dann nehmen die das Gerät in die Hand und gucken sich das an und sagen, okay, das ist der letzte Schrott. Und dann sagen die intern in ihrem Kopf, ist dann Android, ist gleich Schrott, ja, so ist es dann. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es da auch eine andere Fraktion gibt, die dann sagt, ja, am besten so machen, dass keiner mehr, keine Firma mehr auf dem Gerät etwas machen darf ohne Lizenz von Google. Ja, damit eben Google gucken kann sagen, nee, das ist so schlecht, ne, das machen wir nicht. Da wollen wir mit dem Android-Namen nicht in Verbindung gebracht werden. Boom. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch kein Open Source mehr dann. Weil das ist ja, das macht ja Open Source aus, dass jeder das machen kann damit, was er will. Jetzt stelle ich dir eine Gegenfrage. Wenn jetzt zum Beispiel die Firma HTC einen Sens rausbringt und klebt das oben drauf, ist das Open Source? Nein, natürlich ist das kein Open Source. Das HTC ist dann basierend auf Open Source mit einer proprietären Oberfläche, das es ja auch unter Linux gibt übrigens. Es gibt proprietäre Oberflächen für Linux. Ja. Linux ist die Open Source Basis und Firmen können proprietäre Sachen da drauf packen. Ja. Okay, das ist auch soweit, sag ich mal, in Ordnung, aber wir reden ja hier auch von einer eklatanten Änderung des Systems oder zumindest was die Bedienung des Systems betrifft. Ja. Meines Erachtens gehört dann da der Name Android weg. Und weil du jetzt vorhin gesagt hast, wegen Interpretation, das ist übrigens die Meinung von einigen Webseiten, was ich vorhin gesagt habe. Nicht nur meine. Ja. Ich finde es halt sehr, sehr weit, weit interpretiert, was Rubin gesagt hat, jetzt mit dem Fragmentierungsschutz und so, das ist schon ziemlich, sag ich mal, gedehnt dann, ja. Also Rubin hat nur gesagt, dass sie es nicht wollen, dass Honeycomb auf Handys portiert wird. Und dass der Code. Auf keinen Fall darf das passieren. Und dass der Code eben Tatsächlich haben die tatsächlich gesagt, dass der Code nicht gut genug ist, um veröffentlicht zu werden. Die haben dort mit Hacks, mit sogenannten Abkürzungen gearbeitet in dem Code und die empfehlen es nicht, dass eben dieser Code verwendet wird. Tja, was hat das zu bedeuten? Heißt es, Sie geben demnächst trotzdem einen raus, der halt eben vernünftig lesbar ist, oder heißt das, weil man könnte auch sagen, ja, das sagen die jetzt nur, dass sie es nicht rausgeben müssen. Also ich denke, es wird wirklich ja, am ehesten oder am wahrscheinlichsten sein, dass die jetzt tatsächlich Honeycomb nicht freigeben. Und erst wenn die vielleicht eventuell mit der nächsten Version, soll es ja eventuell zusammengeführt werden. Das ist allerdings auch noch nicht bestätigt. Das ist auch nur eine Spekulation. Ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, dass dann eben Ice Cream Sandwich nächste Android-Version ist, von der es wieder einen Source Code gibt. Ja. Allerdings müsste da Google dann schon das ja, nachträglich einiges revidieren, weil ein offenes System, mit dem sie da geworben haben, zum Beispiel für das Zoom-Tablet, ist es dann natürlich nicht mehr. Ja, dann müssen sie dann, ja, müssen wir sehen, wie das rechtlich überhaupt ist. Deswegen besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Honeycomb den Source Code rausbringen. Ja. Es ist ja nicht, es war ja noch nie so, dass Google sofort den Source Code rausgebracht hat, sondern es hat immer eine Zeit lang gedauert. Ja, wenn eine neue Android-Version kam, bis das Source-Code draußen ist. Und ja, möglicherweise wird es eben halt jetzt etwas länger dauern. Dann könnte man danach dann die Leute wieder vielleicht versöhnen damit. Warten wir es ab. Also ich bin ja immer noch geistig am Betteln, dass mein Arkos ein Honeycomb bekommt. Also ehrlich gesagt, nach dem sieht's äußerst übel aus. Ich glaube es nicht. Weil wenn die den Source Code nicht rausgeben oder nicht haben wollen, dass es auf anderen portiert wird, dann ist Arkos außen vor. Weil ja, die müssen ja, die haben ja auch keine Lizenz von Google überhaupt Ja, zu wobei nutzen. man wird, sind wir Und mal offen, jetzt deswegen. gerade bei den Tablets ist es ja so, dass man zwangsweise ein Lizenzmodell benötigt in Zukunft, welches kein 3G-Netz Anbindung, sage ich mal, als Mindestvoraussetzung stellt, sondern es gibt ja einige Hersteller, die only Wi-Fi haben. Und zwangsweise muss Google sich da was einfallen lassen, weil ich kann ja nicht sagen, ein Tablet ist nur ein Tablet, wenn es 3G hat. Also das ist Quatsch. Ja, sicher, klar. Haben wir ja auch schon in der letzten Sendung Eben. angesprochen. Und Arkos hat keins, okay, aber da muss sich Google halt was einfallen lassen. Und ich denke, die lassen sich da auch was einfallen, weil Schauen wir sonst mal. würden sie sich ja auch in dem Sektor einen riesen Marktanteil ja, kaputt Ja, aber machen. ob Weil das eben noch für Honeycomb kommt, das ist die Frage. Oder eben erst wieder für die nächste Version und. ja, aber die Frage stellt sich doch jetzt sofort auf der Stelle. Also in dem Nee. Moment, wo ich sage, ich bringe ein System raus, special for Tablets, Ja, aber dann stellt sich diese Frage umgehend, Ja, aber da weil ist die die Entscheidung Tablets eben jetzt. nicht unbedingt mobil sein Ja, müssen. aber die Entscheidung ist ja offenbar schon gefallen bei Honeycomb. Wenn ich meine, wenn die arbeiten jetzt schon wieder unter Hochdruck aus der neuen Version, ja, Ice Cream Sandwich und ja, Honeycomb war offenbar nur so eine Zwischenstation, so eine kleine. Mal schauen. Egal, auf jeden Fall, es wird spannend werden, ja, und ich denke, man sollte auch das nicht ganz so polarisieren mit der Diskussion. Es gibt dafür und wider und generell schalt's nicht so für so dramatisch, wenn jetzt der Source Code noch etwas dauert, Honeycomb oder erst die nächste Version kommt, weil ja, es ist schon so von beiden Seiten zu sehen. Und Was ich jetzt noch habe hier, auch ein bisschen passend zum Thema, sind die aktuellen Zahlen oh der ja. Android-Plattform-Version. Die lesen wir ja regelmäßig vor. Schade, dass wir Und keine GEMA-Lizenz haben für Musik in der Sendung zu spielen, ja, für ach. ausschließlich Musik in der Sendung zu spielen. Schon könnte man jetzt ja vielleicht so von Kraftwerk, ja, dieses So. Nummern, Daten, Zahlen, Handel, ja, könnte man jetzt wieder reinbringen, wie so immer, wenn wir über die Android-Zahlen sprechen, ja. Aber wir müssen ja reden, ja, reden müssen wir. Keine Musik Also, spielen. was ganz deutlich zu sehen ist, ist der Rückgang von Cupcake und von Donut. Also Cupcake ist, das letzte Mal hatten wir einen Anteil von 3%, jetzt sind wir bei 2,7, also es wird ganz wenig. Donut von 4,8 auf 3,5, du bist ja jetzt leider, du bist ja jetzt Gott sei Dank kein Opfer mehr von Donut. Du hast ja jetzt dein Gingerbread. Opfer, ja, genau, Opfer. Eclair ist von 29 auf 27,2% Anteil gesunken. Auch okay. Froyo ist gestiegen, Applaus, von 61,3 auf 63,9%. Da halte ich mich mit dem Applaus noch zurück. Also da kriege ich keinen Applaus dafür. Ja, also ich meine 63%, das ist Nee. schon jetzt ein Ich Wort. sag's Also das gleich ist warum. Ich sag's gleich warum. dann Gingerbread von 0,7 auf 0,8 in der Version 2.3 und in der Version 2.3.3 von 1 auf 1,7, also fast verdoppelt. So, also eigentlich muss ich sagen, ganz ehrlich, Katastrophe. Katastrophe. Wie Ja, natürlich wünscht man kann der sich, dass Markt. die viel mehr Geräte jetzt Gingerbread haben, aber Ja, man muss natürlich auch nein. dran denken, die Firmen haben Anpassungszeit wegen ihrem eigenen Scheiß, aber ist halt eben nun mal Nein, so. wie kann es sein, dass Froyo Marktanteil steigt, wenn Gingerbread schon seit ewigen Zeiten auf dem Markt ist? Das kann nicht sein. Buh an die Hersteller, ja, mies gemacht und ganz klar, ich kann die Kritik verstehen, wenn jetzt jemand sagt so, ha, guck mal, ne? Hier, neues Betriebssystem wird rausgebracht und nach so langer Zeit erst 1, wie viel? 1,3%, ja, 1,7. 1,7%. Was soll Ja, denn das? mit Gingerbread Unglaublich. 2,3, das muss man schon ein bisschen mitzählen, ne? Da sind wir irgendwo bei 2,3%. Ja. Ja, es ist aber auch, das ist ja erbärmlich. Entschuldigung, das ist ja erbärmlich. 2,5, ja. Ja. Natürlich, aber wie gesagt, die Anpassungszeiten. Muss man dran denken, wie lange Motorola gebraucht hat, um eine Anpassung allein für Destroy zu machen von Froyo. Und da wundert es mich nicht, dass viele jetzt erst fertig werden. Aber das liegt halt an dem, ihrem, wie gesagt, selbst gebackenen Scheiß. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen zukünftig, dass wir es nicht mehr haben. Ja. Deswegen heißt auch mein nächstes Gerät in irgendeiner Form Nexus oder ich weiß noch nicht. Du hast noch Ja? eine Es gibt Meldung. ja auch das Gerücht, geht da momentan rum. Ich habe es jetzt als Programmpunkt nicht reingenommen, weil es ist mir momentan noch zu schwammig, ja, dass von Google ein Nexus Tablet kommen soll. Okay. Aber keine Ahnung. So, du hast noch was. Das hat mich sehr verwundert. Nokia geht auf die Google-Schiene. Also, als allererstes, wir waren noch nicht fertig. Wir haben noch Honeycomb mit Ach 0,2%. so, Muss man okay, auch noch. sorry. Der Vollständigkeit wegen muss es ja Sorry. rein. Was, ich weiß aber nicht, was da, also das hat in der Statistik eigentlich nichts zu suchen, finde ich. Das eine sind ja, das sind ja Handy-Betriebssysteme, das andere ist ein Tablet-Betriebssystem, also kann man nicht vergleichen. Also, meine allerliebsten Freunde Nokia. Also, diese Freunde, die vor circa, war das ein Jahr? Ja, ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, wo der Nokia-Chef gesagt hat, Android kommt auf gar keinen Fall in Frage, eher würde er die Firma schließen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr, ob ich es jetzt genau zitiert habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat ziemlich übel auf Android reagiert. Die Entscheidung ging dann auf Windows Phone 7 und damit sind die anscheinend auch nicht ganz so zufrieden, weil ein russischer Fernsehsender, deswegen sage ich auch, dann ich weiß nicht, wie schwer man das jetzt ja Darf. mit Gewichten belegen kann, Ja. weil es findet ein Gespräch statt zwischen einem ja Computerexperten, den man wohl aus dem russischen Fernsehen kennt, und Du weißt aber schon, dass die Meldung vom 1. April ist, ne? und Es ist so schlimm, ich hasse den 1. April, ja. Man weiß nie, was stimmt und was Du weißt nicht, doch, so, ja. lass mich doch mal fertig reden. Also, guckt, es ist ein Video dabei, guckt euch das an. Und in dem Video wird erwähnt, dass wohl im dritten Quartal 2011 Nokia die ersten Geräte ausliefern sollte mit Android. So, jetzt, wie Rio schon sagte, könnte es natürlich ein April-Scherz sein. Ach ja, es ist ja alles. Mensch, Aber Mensch, wenn das Mensch. ein April-Scherz ist, dann sieht man mal, wie offensichtlich Nokia sich selbst als Außenseiter stellt. Das ist hier ganz klar rauszulesen, wie schlecht diese Entscheidung ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nokia-Boss eine solche Aussage, ja, ich meine, das ist ja irgendwo auch, hat das auch was zu tun mit Gesicht verlieren, ja, dass er die dann einfach, ja, für nichtig erklärt. Naja. Auf der anderen Seite sage ich mal, wir haben schon die dollsten Sachen erlebt. Vielleicht ist es auch wirklich kein April-Scherz. Das ist jetzt eure Aufgabe in dieser Woche, drüber nachzudenken, ob das Realität ist oder nicht. Also wenn man das Video schaut, anguckt, das und auch erkennen kann, dass dieses Video wirklich eher ja niedrigerer Qualität ist, aufzeichnungstechnisch, könnte es wirklich ein Scherz sein. Okay. Aber okay. Schön, dass du es auch nochmal so erwähnt hast. Ich bin eh drauf. Ach ja, naja. Du hast doch was im Wikitude World Browser? Ja, und zwar, also ich war so ein bisschen hin und her, ob das nicht vielleicht meine App der Woche wird. Mhm. Aber ich habe eine andere, was auch mal ein wichtiges Thema ist. Ja. Und interessant, Wikitude hat, sicherlich kennst du es schon, hast bestimmt auch schon mal probiert. Ja, Wikitude hat jetzt eine neue Version draußen. Und ja, das ist eine App, die arbeitet mit Augmented Reality. Mhm. Und jeder kennt das auch von Goggles zum Beispiel, ja, dass man also das Handy irgendwo hinhält, kriegt Informationen. Was ich jetzt ganz toll finde, ist, dass Informationen auch gegeben werden zu WLAN-Stationen, mhm, oder zu Webcams, das fand ich zum Beispiel hochinteressant, oder zu Personen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich konnte es leider nicht richtig testen, ja, die Funktion. Da gibt es jetzt eine Funktion, die sich Wikitude Personenbrowser oder so ähnlich nennt. Mhm. Und man kriegt wohl, ich vermute, andere Wikitude-User in der Umgebung angezeigt. Okay. Also das fand ich ganz spannend. Was ich jetzt hochinteressant fand, waren die WLAN-Stationen. Okay. Insbesondere, weil ja, ja, Google einen riesen Remi-Demi deswegen gemacht, ja, hat. Ja gut, wir wissen ja, dass die Daten schon längst gesammelt werden von verschiedenen Firmen und keiner kriegt auf den Finger geklopft außer Google. Ja, ja, und was ich auch sehr hoch bewerte, ist, dass das ganze Programm nur 1,3 MB hat. Ja, im Gegensatz zum Firefox, ne? Boah, der Firefox, das ist ja kein Firefox, das ist ja ein, wie mache ich mein Gerät voll Fox? Der Memfox. Ja, aber da gehören schon ein paar mehr Informationen dazu. Also ich habe gelesen, neuer Firefox gibt's. Mhm. Hab endlich in der ersten finalen Version, mhm, keine Beta mehr. Und dann kamen so Informationen wie Übergabe der Daten vom PC-Browser. Ja. Dieselben Apps verwendbar, Entschuldigung, nicht Apps, Extensions, ja, verwendbar. Und Synchronisation der Daten und. Da habe ich mir gedacht, wow, klingt interessant. Ja. So. Und das Erste, was ich festgestellt habe, als ich mir gedacht habe, ach komm, probierst es doch einfach nochmal mit der Final-Version aus. Und ging gar nicht, weil 14 MB ging nämlich gar nicht mehr drauf auf mein Gerät. Also, weil 14 MB, das ist auch unglaublich viel. Mhm. Ist meines Erachtens sind 14 MB für ein Telefon ungeeignet. Mhm. Für ein Tablet muss man sich das auch zweimal überlegen, weil da habe ich auch nicht endlos Speicher. Ja, klar. Und jetzt kommt der Hammer. Beim Nachforschen bin ich auf fast rein negative Bewertungen gekommen. Mhm. Wie langsamster Browser der Welt oder nach dem Motto, wie macht man ein Gerät langsamer? Fragezeichen, Doppelpunkt Firefox. Mhm. Startzeit, gigantisch lange. Synchronisation hat nicht richtig funktioniert und. Also es ist wohl ein absoluter, mhm, Fehlschlag. Klingt. Ich hab's ausprobiert. Du hast es ausprobiert? Ich hab's ausprobiert. Ich habe mir die natürlich runtergeladen. Klar, hab mir ein bisschen angeguckt. Warum auch nicht? Und ja, ich muss sagen, also es ist nichts Besonderes. Ja. Das, was mich total abgenervt hat, war nach der Installation, muss man grundlegende Sachen, wie zum Beispiel ein, das zu beenden, also für Quit, ja, muss man ein Plugin installieren. Also, das habe ich gedacht, das kann ja wahr sein. Wenn ich den Browser beenden will, muss ich also ein Plugin installieren. So, also hat man im Prinzip zwar hier von der Beta, ja, oder von der Alpha-Version ganz schön viel Speicher gespart, indem man alle Funktionen rausgenommen hat und die jetzt als Plugin anbietet, oder wie? Also, richtig Standardfunktionen muss man nachladen als Plugin. Und 18 Megabyte hat er, glaube ich, uninstalliert so, wenn man sich das runterlädt. Und dann braucht man eben aber noch eine ganze Menge an Plugins, damit man den Browser überhaupt vernünftig benutzen kann. Also ich hab rumguckt, er war von der Geschwindigkeit her bei weitem nicht so schnell wie der Froyo-Browser auf dem Tab. Schon gar nicht wie der Gingerbread-Browser auf dem Nexus S. Ich sehe keinen Grund für Firefox. Also, ist zwar nicht, ich sehe das jetzt nicht so negativ, wie jetzt einige da das gesagt haben. Das sieht, ja, sieht normal aus. Man kann normal mit surfen. Besondere Funktionen konnte ich jetzt nicht entdecken. Und ja, vielleicht so ein, man kann Personas, also diese Optik, kann man auch ändern hier auf mobilen Geräten. Das ist vielleicht noch was Besonderes. Aber ansonsten muss ich sagen, nö. Also kein Grund, das auf dem Handy zu lassen. Hab's gleich wieder runtergemacht dann, nachdem ich es Also für getestet jemand, habe. der Alternativen sucht, ich habe jetzt oder mache gerade meine ersten Tests, obwohl es schon länger auf dem Markt ist, mit dem Opera Mini. Und muss sagen, bis jetzt bin ich ganz begeistert. Mal gucken, wie weit ich da mit klarkomme. Ich werde ihn jetzt mal die Woche einfach mal verwenden. Und dann gebe ich nächste Woche mal einen Bericht Okay. ab. So, wir müssen zu den Apps der Woche kommen. Machst du sie erste? Ja, gerne. Also meine ist relativ kurz und schmerzlos. Ja. Also ich hatte diese Woche die ein oder andere Geschichte, wo es für mich interessant war, Gesetze nachzulesen. Und habe mich da von Paragraph zu Paragraph durchs Internet gesurft, bin mal wahnsinnig geworden und habe dann festgestellt, eigentlich mache ich mir zu viel Arbeit, weil es gibt eine App dafür. Und die heißt, dreimal dürft ihr raten, Gesetze. Und man kann wirklich eingeben, BGB, Paragraph und so weiter und kriegt dann sofort die Gesetzestexte Na angezeigt, gut. kann die auch zwischenspeichern, wenn man jetzt offline was benötigt. Und es sollte, also alle, sage ich mal, deutschen Gesetze sollten da vollständig drin sein. Interessant. Also was ich bis jetzt geguckt habe, war alles drin. Man kann auch eine Suche starten, wobei ich da nicht ganz verstanden habe, auf was die Suche abzielt, weil allein inhaltlich geht nämlich keine Suche. Ja gut, okay. Aber wenn man jetzt irgendwo was liest, und das hat man ja oft, dass in irgendwelchen Bedingungen auf einmal drin steht, ja, laut Paragraph so und so, dann kann man den wirklich so oben eingeben, auf Suchen drücken und dann hat man genau diesen Paragraphen. Ja gut. Also fand ich sehr gut, auf jeden Fall erwähnenswert, obwohl es eine kleine App ist, lohnt es auf jeden Fall drauf zu machen. Die Bewertungen sind ganz gut und was auch schön ist, das Programm hat nur 84 Kilobyte. Also tut nicht weh, mal drauf zu machen und zu gucken. Okay. Ja, ich habe auch ein Spiel mal wieder. Ja, und zwar, ja, dreimal dürft ihr raten, Angry Birds Rio. Ja. Warum? Es ist einfach, ich hätte es ja nicht gedacht, weil Angry Birds ist ja schon, Weil's Rio heißt, deswegen. nein, das ist ja schon abgenutzt, von dem System her des Angry Birds eigentlich. Aber mit dem Angry Birds Rio, nette neue Grafik, also die, ach, wie sagt man, der Ort, wo das Ganze spielt, Brasilien, ja, sehr schön. Und man hat jede Menge neue Levels. Und ja, auch die alte Grafik ist dann eben ein bisschen modifiziert worden. Sehr schön. Macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen, ich musste es einfach als App der Woche nehmen. Weil das war eigentlich die einzige App, die mich jetzt letzte Woche wirklich noch ein paar Minuten an das Tab gefesselt hat, ja, was Spiele betrifft so jetzt, ne? Und deswegen musste ich das nehmen. Ich find es immer noch schön. Und irgendwie bei Rio, ja. Hey, es ist Rio, oder? Da kann man nichts dagegen sagen, ne? Ja, und Leute, ja, jetzt wundert ihr euch, ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt und ich sage jetzt ganz nach einfach mal, wie ihr uns erreichen könnt. Twitter @AndroidCast, Facebook @AndcastPage. Ja. Dann E-Mail könnt ihr anschreiben an Andcast oder Andcast@thenetcasts.com. Und ihr findet auch unsere Seite unter Andcast.thenetcast.com. Und Netcast bitte mit Mehrzahl. ganz genau, mit Mehrzahl, ganz wichtig. Ja, dann darf ich mich von euch verabschieden. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und der Mo hat wieder das letzte Wort. Ja. Genießt diesen wunderschönen sonnigen Sonntag und ja, am besten noch ein bisschen sportlich. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.